So haben auch die ersten westgotischen Eroberer in Chile gelebt, die Erde mit der Waffe in der Hand bearbeitend. Das war das traditionelle Land, das die Juden Chonchol und Allende unter einem instinktiven Zwang zerstört haben. Es war das Land der deutschen Kolonisten im Süden, die in der Lage waren, dies jenseits der alten Front von Arauco weiter auszudehnen und das nun auch durch das jüdische Wirtschaftssystem der Währungsschule von Chicago mit ihrem freien Wechselkurs, dem Zwischenhandel, den Darlehen und dem Wucher vernichtet wurde. Der Landadel ist das Thema des Buches von Daré, der Neuadel aus Blut und Boden, das 1930 veröffentlicht wurde. Das aristokratische Denken kann nur aus den Gedanken des Landmenschen hervorkommen, sagte Günther. Nietzsche hatte recht, als er der Idee des Geistesadels misstraute. Wo vom Adel des Intellekts gesprochen wird, fehlt es nicht an Gründen zu argwöhnen, dass es hier etwas zu verbergen gilt, schrieb er. Es ist bekannt, dass es sich dabei um ein Lieblingswort unter den ehrgeizigen Juden handelt. Der Intellekt allein adelt nicht, im Gegenteil. Man benötigt etwas, das den Intellekt adelt. Was es ist, das man dazu benötigt? Das Blut. Somit wurde die Arbeit eines Günther, eines Daré, eines Rosenberg, eines Himmler, eines Wirth dahin gelenkt, eine Spannung zwischen der gegenwärtigen Wirklichkeit und einem Metabildnis zu schaffen, das des ursprünglich nordisch-arischen Menschen, auf das man mit dem gespanntesten Gefühl hinzielte und zu erreichen suchte, mittels der Verfahren der Eugenik und der Adelsgenetik, sich der Mendelschen Erbgesetze bedienend. Diese Spannung war geschwächt worden, sowie das überlieferte Interesse, das man der Zucht der edlen Rasse durch die indogermanischen Völker der ersten Zeitalter gewidmet hatte, durch die erzwungene Auferlegung der religiösen christlichen Doktrinen, die den Körper von der Seele trennen. Im Gegenteil, es findet sich in der Emphase des angeborenen Erbgutes ein Vorgefühl oder eine Gewissheit jener Einheit Körper-Seele, die dem indogermanischen Denken entspricht, die wiedererlangt und verstärkt wurde durch die Erforschung des biologischen Lebens von den Ethnologen des Dritten Reiches. Nach dem letzten Krieg war dies alles tabu. Von Neuem und mit allen, dem versklavten demokratischen Staat der heutigen Deutschen zur Verfügung stehenden Mitteln ist man dabei, die erhaltenen Befehle von den Herren Zions nachzukommen. Die Rasse zu zerstören, sie zu bastardisieren durch das Mulattentum, das Gefühl von Sünde und Schuld wieder einzuführen mit der Erfindung des Völkermordes an des Gottes auserwählten Volk. Deutschland ist heute ein besetztes, gequältes, versklavtes Land, ohne Friedensvertrag, 40 Jahre nach Kriegsende. Doch das Beispiel jener unermesslichen Erfolge des Hitlerschen Dritten Reiches wird unauslöschlich, unvergänglich bleiben. Der Lamarckismus und der Marxismus hatten behauptet, es sei möglich, die menschlichen Wesen zu verbessern, indem man die Umgebung, in welcher sie leben, vervollkommnet, mittels der Doktrin der entscheidenden Bedeutung der Umwelt. Von daher die Vorschläge zur gehobenen Erziehung, des Unterrichts für alle im liberalen Staat der 19. Charakteristiken, der freimaurerischen Dogmen, die sich bis heute halten, so als ob es dadurch möglich sei, neue menschliche Wesen zu schaffen. Es ist ein Hirngespinst, der Wahn des verallgemeinernden Unterrichts, eine Widersinnigkeit für die Inkas, die Gleichheit der Rechte. Dies alles ist verbunden mit den biologischen Schulen des 19. Jahrhunderts. Dagegen lehrt die traditionelle aristokratische Haltung, dass das Wissen eine rassische Angelegenheit ist und dass ein Mensch, der weder lesen noch schreiben, trotzdem ein Weiser sein kann. Mehr noch, durch den Unterricht in der Schule könnte er jene Weisheit verlieren. So war es mit den Königen und dem Adel, die durch ihr Blut, durch ihre Erbanlagen wussten. Dasselbe geschah in Chile mit dem Landadel und der wahren westgotischen Aristokratie der Kolonie. Ich weiß es durch eigene Erfahrung in meiner Familie, in der die freien Berufe schlecht angesehen waren, wie auch die bezahlte Arbeit. Man wusste die Dinge von Geburt an durch das Blut. Und die Arbeit wurde getan um der Arbeit willen, nicht um Geld zu verdienen, sondern nur um davon leben zu können. Um das Wissen nicht zu verlieren, heirateten die Verwandten oft untereinander, wie die Inkas, wie die ägyptischen Pharaonen. Wenn es möglich gewesen wäre, hätten wir unter Geschwistern geheiratet. Wir haben uns immer anders gefühlt. Und das ist ein ganz natürliches Gefühl, ohne dass deswegen für die anderen eine Verachtung oder Geringschätzung bestand. Im Gegenteil, man trachtete danach zu leben und leben zu lassen, die unvermeidlichen Schranken erhaltend. Doch wir waren allein, jedes Mal einsamer in einer feindlichen und schwierigen Welt, in der amerikanischen, farbigen, neuen Welt. Denken wir an Hitler. Seine Erziehung war die eines Königs, eines Aristokraten alter Zeiten der Hyperborea-Rasse. Es war die eines Autodidakten, ohne weise Professoren in Schulen und Universitäten, wo man ihn immer abgewiesen hatte, unterrichtete er sich selbst. Und sein Wissen, das eines genetischen Genies, hat nicht seinesgleichen. Er wusste absolut alles und überall hat er Neuerungen eingeführt, im Frieden wie im Kriege, in der Kunst, in der Industrie und auch in der Erziehung, sie in eine eugenische, rassische Adelsgenetik verwandelnd. Ohne ihn hätten weder Günther noch Daré die Grundlagen für die rassische Zucht des deutschen Volkes setzen können. Es handelt sich darum, die Geburtenrate der Kinder mit wertvollem Erbgut in den besseren Schichten zu erhöhen und die der Kinder mit minderem Erbgut zu verringern oder zu verhindern. Somit wurde die soziale Hilfe nicht wie im heutigen Chile den Minderwertigen, den Behinderten, den rassisch niederen Sektoren zugeleitet, sondern den besseren. Andererseits hat man nichts damit gewonnen, wenn man die Systeme und die mildtätige Hilfe zusammen mit den Umweltbedingungen verbessert, ohne gleichzeitig die legale Sterilisierung der erblichen Minderen, der Geistesschwachen, der Mongoloiden, der Kriminellen, der Überträger unheilbarer Krankheiten und der Alkoholiker durchzuführen. Die politische Demagogie der Demokraten und Diktatoren, die von der Bewunderung der Massen und der untersten Schichten der Bevölkerung leben, arbeitet allein zur letztlichen Zerstörung des Volkes und seiner Erbgesundheit. Der Mythos des Sports, offiziell gefördert, entspricht auch dem Lamarckschen Denken und dem Glauben an eine mögliche, von außen zu erreichende Besserung. Die Antwort findet man in der Ermahnung des Leonidas an die Spartaner vor dem Aufbruch in die Schlacht der Thermopylen. Sich mit Begabten verehelichen und Begabte zur Welt bringen. Nicht einmal das Genie kann berücksichtigt werden als Erzeuger einer gesunden Sippe, der Tatsache wegen, weil es ein Genie ist. Im Allgemeinen ist er dies nicht, weil er zu etwas anderem geboren wurde, um dem Sohn der Menschen, den Sohn des Todes, zur Welt zu bringen. Man muss lernen zu unterscheiden zwischen dem Wert eines menschlichen Wesens als Individuum und dem Wert eines Trägers von Erbgut, den Sohn des Fleisches, wo er zu einem Risiko werden kann. Nicht einmal die Titel, noch der Adel der alten genetisch verbrauchten und verarmten Familien, wie in Spanien und selbst in Deutschland, können berücksichtigt werden, wegen ihrer Vermischung mit den wirtschaftlich mächtigen Juden. Deswegen hat man im Dritten Reich in Betracht gezogen, dass weder die Titel noch die Position noch das Vermögen ausschlaggebend sind, sondern ausschließlich die erblichen Veranlagungen. Auf diese Weise würden die Inhaber deutscher Adelstitel zum Adel der Geburt hingeführt werden, in dem Maße, wie sie mit hochwertigen Familien beitragen könnten. Doch als adlige Schicht spielte der Adelstitel in diesem Staat keine Rolle mehr, indem die Gesetze der Adelsgenetik und der wahren aristokratischen Gedanken zur Grundlage gehörten. Denn der Adel, der sich nicht auf die Auswahl erblicher Veranlagung höherer Werte begründet, ist ein Widersinn. Der deutsche Hitlerstaat erkannte den Kutscher eines Grafen als aristokratischer in genetischem Sinne als den Grafen selbst, wenn der Kutscher besserer Rasse angehörte. Es war die Rasse, die sich über die Klassen hinwegsetzte. Wir haben uns bereits auf dieses Thema im ersten Teil des Buches bezogen. Es war auch der Adel, die von des preußischen Heeres, vermischt mit Juden und Bankiers, außerdem Freimaurer, der zum Aufstand gegen den nationalsozialistischen Staat, gegen die rassistische Regierung Hitlers und zum Verrat führte, auch auf die Gefahr hin, dass Deutschland den Krieg und sie ihre Kasten- und Klassenprivilegien verlören.